Der Augenblick der Wahrheit. Kriminalroman in 5 Folgen von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. Texteinrichtung und Regie Christoph Dietrich. 4. Teil: Zwischen Vergessen und Erinnern. Der dänische Berufsfotograf Peter Lime, alias Peter Lime, hat bei einem Brandanschlag auf seine Madrider Wohnung seine Frau Amelia und seine Tochter Maria Luisa verloren. Die Polizei vermutet hinter dem Anschlag die baskische Terrororganisation ETA. Lime selbst glaubt an den Racheakt eines Ministers der konservativen spanischen Regierung, den er durch die Veröffentlichung von Sexfotos zu Fall gebracht hat. Um sicher zu sein, dass die Annahme der Polizei unrichtig ist, reist Lime nach San Sebastian. Sein Freund Thomas, der noch aus den Zeiten des Franco-Regimes über Kontakte zur ETA verfügt, versichert ihm, dass die ETA für den Anschlag nicht verantwortlich ist. In seinem Ferienhaus in den Bergen südlich von San Sebastian wird Lime wenig später von 3 Männern überfallen, die sich als IRA-Kämpfer ausgeben. Sie wollen von ihm wissen, wo er sein Geheimarchiv, den Koffer mit den besonders wichtigen Negativen, aufbewahrt. Das beherzte Eingreifen von Arege, dem Vater von Thomas und Nachbarn in der einsamen Bergregion, rettet Lime das Leben. Aller Verdacht konzentriert sich auf den geschassten Minister. Doch Don Alfonso, Limes Schwiegervater und ehemaliger Geheimdienstoffizier unter Franco, weiß aus zuverlässiger Quelle, dass die Anschläge nicht auf das Konto des Ministers gehen. Der Schlüssel liege in Limes Vergangenheit, so der Geheimdienstler, bei den Fotos in dem Koffer. Bei der Durchsicht des Koffers entdeckt Lime den Film zu dem Foto von Lola, alias Laila Petrova, das ihm Clara Hoffmann vom dänischen Geheimdienst gegeben hatte. Es zeigt Lola Nielsen als junge Frau, damals Mitbewohnerin Limes in einer WG in Dänemark. Die dänische Polizei sucht Laila Petrova, die als ehemalige Leiterin eines neuen Kunstmuseums in Kopenhagen mit 4,5 Millionen Kronen flüchtig ist. Erinnerungen an das linke Wohngemeinschaftsmilieu der 70er Jahre werden wach. Durch die Kontakte Don Alfonsos gelangt Lime zudem in den Besitz einer Abschrift eines Abhörprotokolls des spanischen Geheimdienstes aus dem Jahre 1976. Aus ihr geht hervor, dass Lime von einem ostdeutschen Agenten für die damals noch verbotene Kommunistische Partei Spaniens PCE geworben werden sollte. Lime hat nie für diese Partei gearbeitet, aber den Agenten muss er gekannt haben. Die Spuren führen nach Dänemark und ins ehemalige Ost-Berlin. Lime beschließt, Clara Hoffmann in Kopenhagen aufzusuchen. Kopenhagen war wie immer, mit dem Gewimmel bunter Fahrräder und dem ruhig gleitenden Verkehr, eine im abendlichen Sonnenschein schmucke Stadt. Die Leute maulten über die Wärme, aber nach dem Würgegriff der Affenhitze in Madrid empfand ich sie mit ihrem schwachen, salzigen Duft, der vom Sund herüberkam, eher als angenehm und frisch. Ich rief niemanden an und blieb im Hotel, ließ meine Finger von der Minibar. Am Tag zuvor war ich total abgestürzt. Ich hatte noch eine halbe Stunde im Büro gesessen und Bier getrunken, dann war ich in mein Hotel gegangen und hatte fast eine ganze Flasche Wodka geleert. Ich hatte den Alkoholkonsum bislang gesteuert und glaubte in meiner Naivität, ich könne wie andere Menschen trinken, aber natürlich musste das schiefgehen. Es waren ein Abend und eine Nacht voll Selbstverachtung, Sentimentalität und Ekel gewesen. Ich seppte durch die Programme, bis ich in den Nachrichten plötzlich einen meiner alten Kollegen mit einem Beitrag über Lola sah. Er hieß Klaus Petersen. Das letzte Mal hatte ich ihn vor 10 Jahren gesehen, als er bei Jyllands Posten arbeitete. Er hatte mich ein paar Mal für Aufgaben in Madrid angeheuert. Der Beitrag über Lola behandelte ihr spurloses Verschwinden. In den Nachrichten hieß sie Laila Petrova, aber es war Lola, kein Zweifel. Sie nahmen den Fall wieder auf, weil Lolas Stellung als Direktorin des großen Kunstmuseums offenbar der Kulturministerin das Amt gekostet hatte. Nach Lolas Verschwinden hatten sie einen Kassensturz gemacht. Es fehlten 6,7 Millionen Kronen. Wie viel die kleine Lola davon hatte mitgehen lassen und wie viel einfach wegen chaotisch geführter Bücher futsch war, wurde nicht ganz klar. Kopenhagen war Kulturhauptstadt gewesen und wie auch in Madrid hatten einige kreative Kräfte Kultur als das Recht verstanden, die Kassen der EU, des dänischen Staates und der Stadt Kopenhagen zu plündern. Klaus Pettersen dokumentierte den Fall kurz und faktenreich. Laila Petrova wurde auf ausdrückliche Empfehlung der Kulturministerin angestellt, obwohl kein bedeutendes Mitglied der dänischen Kunstelite sie kannte. An höchster Stelle wurde es damals als mutige und visionäre Entscheidung bezeichnet, Laila Petrova aus London zu holen. Niemand hatte offenbar geprüft, ob sie die von ihr angegebenen Examenspapiere besaß. Weder an der Londoner Kunstakademie noch in Moskau hat man je etwas von ihr gehört. Heute liegt alle Verantwortung auf den Schultern der Kulturministerin. Mit ihrem Rücktritt ist die heikle Affäre allerdings noch nicht beendet. Die Geschichte, wie eine gut gekleidete, charmante Frau das versnobte politische System in Dänemark über den Tisch ziehen konnte. Es ist eine neue Version der alten Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern. Und der große Verlierer ist der dänische Steuerzahler. Über seine letzten Worte hatte Klaus Pettersen Bilder gelegt. Sie zeigten Lola in einem rauschenden, tiefroten Kleid in Begleitung der Königin. Es mussten Bilder von der Eröffnung des Museums sein. Da sah ich auf einmal wieder die junge Lola in ihr, wie sie immer einen winzigen Schritt vor der Majestät, die im Vergleich zu ihr klein und seltsam falsch gekleidet wirkte, durch einen großen Raum schritt und sich im goldenen Schnitt des Bildes platzierte. Als wenn die Königin ein etwas zu schäbiges Kleid für die große Begebenheit gewählt hätte. Sie war underdressed. »Gut gemacht, Lola«, sagte ich zu mir und schaltete den Fernseher aus. Ich schielte zur Minibar hinüber, rührte sie aber nicht an und machte stattdessen Liegestütze, bis mir Schultern und Rippen schmerzten. Ich las die Herald Tribune und sah mir auf irgendeinem Satellitenkanal einen Spätfilm an, bis es mir endlich gelang, ein paar unruhige Stunden Schlaf zu finden. Am nächsten Morgen rief ich Clara Hoffmann an. Es war noch sehr früh, aber sie klang wach und frisch und sagte, ihre Wohnung liege tatsächlich nur wenige Minuten Fußweg vom Hotel entfernt, so dass sie gern vorbeikommen wolle, ehe sie ins Büro gehe, in einer halben Stunde. Ich bat am Empfang um die dänischen Morgenzeitungen und setzte mich in die Lobby. Ich las auf einmal wieder Dänisch, versuchte die merkwürdigen Geschichten zu entschlüsseln und war froh, einem Spanier nicht erklären zu müssen, was in Dänemark vor sich ging. Ich las Artikel über zunehmenden Fremdenhass und Berichte, wie mein altes Vaterland von rabiaten Einwanderern überschwemmt werde. Als ich aufschaute, bemerkte ich eine Gruppe japanischer Touristen, dann Clara Hoffmann, die durch die Tür trat, einen Augenblick innehielt und sich umsah. Sie sah jünger aus als in Madrid. Ich erinnerte mich, dass sie knapp über 40 war. Sie trug Jeans und eine beige Bluse, unter der sich die Umrisse ihres BHs abzeichneten. Ihr Körper war zeitlos jung und schlank wie der Amelias. Seit Madrid war sie beim Friseur gewesen. Sie hatte jetzt eine kurze Frisur mit Locken. Die stand ihr. Dadurch wurde ihr Gesicht jugendlicher, ohne gekünstelt zu sein. Sie kniff die graublauen Augen zusammen, während sie Ausschau hielt. Besonders ihren Gang fand ich attraktiv. Sie machte kleine, sichere Schritte, als ob sie ein wenig tanzte. Eigentlich wollte ich ihr ein Zeichen geben, doch ohne nachzudenken nahm ich meine Leica, berechnete Licht und Entfernung und schoss 4 schnelle Bilder von ihr. Instinktiv legte ich einen klassischen goldenen Schnitt ins Bild. Sie ist im Softfokus, vor ihr der Rand eines Pflanzenarrangements, hinter ihr die Rezeption und ein Mann im Anzug, der den Kopf gedreht hat, um sie zu betrachten. Ich winkte, und ihr Gesicht hellte sich auf. Lächelnd kam sie auf mich zu. Schön, dich zu sehen, Peter. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Clara. Sie reichte mir ihre kühle, feste Hand und setzte sich mir gegenüber. Wir erzählten ein bisschen von Spanien und Dänemark. Dann herrschte einen Augenblick verlegenes Schweigen, das ich durchbrach, indem ich ihr Feuer gab und ein paar Worte über die Überschriften der saure Gurkenzeit verlor. Unvermittelt beugte sie sich vor. Was kann ich für dich tun? Die Frage überraschte mich. Ich hatte mir vorgestellt, sie würde mich fragen, was ich ihr mitgebracht hätte. Deswegen erzählte ich ihr von dem, was im Bereich der Ermittlungen geschehen war, seit wir uns zuletzt gesehen hatten. Als ich das Verhör in San Sebastian erwähnte, streckte sie den Arm aus und berührte die fast verheilte Wunde am Auge. Du siehst etwas mitgenommen aus, so im Großen und Ganzen. Man kann alle Schmerzen in deinen Augen sehen. Du sagst ja Sachen. Wir kennen uns doch gar nicht. Ich finde nun, ich kenne dich. Das verstehe ich nicht. Falls es dir Freude macht. Ich auch nicht. Ich sah sie an und sie wich meinem Blick nicht aus. Aber ich konnte in ihren Augen nichts lesen. Also berichtete ich weiter. Am Ende zog ich die beiden Fotos aus der Tasche. Das eine, das sie nach Madrid mitgebracht hatte, und das andere, das Lola mit einer Gruppe bärtiger Männer zeigte. Sie schaute sie sorgfältig an. Dann tippte sie mit dem Finger auf einen von ihnen. Kennst du ihn? Soweit bin ich im alten Dänemark schon noch auf dem Laufenden. Ja, Carsten Svogerslev. Er sitzt heute für eine linke Gruppierung im Folketing. Stimmt. Und die anderen, kennst du die auch? Ja und nein. Es ist ein fabelhaftes Bild. Eigentlich nicht. Es ist unterbelichtet und die Komposition ist nicht viel wert. Ich denke nicht so sehr an das Künstlerische, Peter. Es sind die Personen. Sie haben mich einen wesentlichen Schritt weitergebracht. Eigentlich war mir die aktuelle Bedeutung des Fotos für den polizeilichen Nachrichtendienst egal. Aber ich mochte ihr Lachen, ihren Gesichtsausdruck. Zum ersten Mal seit undenklichen Zeiten empfand ich eine erotische Lust, sodass ich, ohne nachzudenken, sagte, »Na gut, wenn dich das so glücklich macht, dann musst du auch dafür bezahlen. Mit einem Ja zu einem gemeinsamen Essen, solange ich in Kopenhagen bin.« Sie sah mich an. Sie hatte kleine, charmante Fältchen um die Augen und ihr Mund hatte eine fast unmerkliche Einbuchtung auf der Oberlippe. Ihre Brauen waren für eine Frau etwas kräftig, aber sie verliehen den feinen Gesichtszügen und dem weichen Mund mit dem besonderen Amorbogen Charakter. Dazu hätte ich sowieso ja gesagt, ob mit Foto oder ohne. Aber erstmal müssen wir etwas genauer über die Wohngemeinschaft sprechen, in der du gewohnt hast. Danach können wir über alles andere reden. Hier? Nein. Ich würde vorschlagen, du fährst zu mir in die Borupsallee raus. Ich möchte gern in einem offizielleren Rahmen die Einzelheiten des Ganzen durchgehen. Warum? Borupsallee, Peter. Darf ich die Fotos mitnehmen? Und wann sehen wir uns dann? Heute Nachmittag, wenn du kannst. Ich dachte eigentlich an das Abendessen. Dazu können wir uns dann verabreden. Sie stand auf. Borupsallee, das ist die Polizeiwache Bellahoy, Peter. Da haust der PND. Wir sind nicht in Russland oder in Spanien. In Dänemark steht der polizeiliche Nachrichtendienst im Telefonbuch. Frag einfach beim Pförtner nach mir. Wie beruhigend. Sie lachte, wandte sich um und ging. Ich machte einen Spaziergang durch das sonnige Kopenhagen und gönnte mir eine Wurst an einem Imbisswagen. Die in eine Semmel gequetschte Grillpölse ließ im Mund den Geschmack von Kindheit und Jugend wieder auferstehen. Diese seltsame Sprache mit den unausgesprochenen Nuancen und entscheidenden Stoßlauten, ein Knacker mit Kuchen, ein bisschen von allem, aber nicht so viel Rotes. Bedurfte es eines Kommentars, dass Ausländer diese Sprache unbegreiflich fanden? Ein zarter Knacker in fettiger Haut, dazu das trockene Brot mit einer im Grunde furchtbaren Mischung aus Senf, Ketchup und rohen Zwiebeln, alles zusammen ziemlich ungenießbar. Aber im Sonnenschein und der kühlenden Brise schmeckte es nach einem Dänemark, an das ich mich gern erinnern wollte. Mit der Wurst im Magen und dem Plappern des Wurstmannes mit seinen Kunden hinter mir ging es mir in der Tat so gut wie lange nicht mehr. Vielleicht hing es aber auch damit zusammen, dass ich mich auf Clara freute, auf ihr Gesicht, ihr Lächeln, ihre melodische Stimme. Clara Hoffmann war ziemlich geschäftsmäßig, als ich in dem kleinen Beratungszimmer im obersten Stock eines hässlichen Betongebäudes saß, in dem der polizeiliche Nachrichtendienst residierte. Es war ein praktischer, kühler Raum mit weißen Wänden und funktionellen, hellen dänischen Möbeln. Keine anderen Gegenstände als meine beiden Fotos, ein Notizblock und ein Tonbandgerät. Außer Clara saß ein jüngerer Mann am Tischende. Sie stellte ihn als Kriminalkommissar Karl Jakobsen vor. Er trug ein graubraun meliertes Jackett und einen diskreten Schlips. Jakobsen stand auf, reichte mir die Hand, setzte sich wieder und betrachtete mich. Clara griff zum Tonbandgerät und schaltete es ein. Peter Lime, als erstes möchte ich Ihnen gerne sagen... Ich streckte meine Hand nach dem Tonbandgerät und machte es aus. Clara Hoffmann, bevor wir aufnehmen oder sonst was tun, möchte ich wissen, um was es sich hier handelt. Ein paar Fragen. Das ist alles. Eine Klärung. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Clara. Na gut. Peter... Karl Jakobsen setzte sich im Stuhl auf und unterbrach sie. Es sind nur ein paar Fragen, mehr nicht. Ich beachtete ihn nicht weiter und sah Clara an. Ist der da dein Chef? Nein. Dann solltest du ihn in die Schranken weisen, finde ich. Ihre Augen lächelten. Was möchtest du wissen, Peter? Wozu braucht ihr das hier? Du sollst mir eigentlich nur erzählen, was ich schon weiß. Dass du die Fotos aufgenommen hast. Dass es Limes Bilder sind. Wann du sie aufgenommen hast und ob du die Personen auf den Fotos identifizieren kannst. Das war nicht meine Frage. Sie schaute zu Jakobsen hinüber, der sich die blauen Bartstoppeln kratzte, die er sicher für ungemein männlich hielt. Nein, das war nicht deine Frage. Deine Antworten gehen in einen Bericht ein, in mehrere Berichte gewissermaßen. Wir müssen in relativ kurzer Zeit einen Bericht über die Arbeit des PND in den letzten 20 Jahren erstellen. Ein Bericht wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Einen erweiterten Bericht erhält die Kontrollkommission des Volketings und einen noch ausführlicheren das Justizministerium. Deine Angaben werden im Letztgenannten zu finden sein. Warum ist das interessant? Sie schaute wieder zu Jakobsen hinüber und mir wurde klar, dass er ihr Vorgesetzter sein musste. Es ist, weil... Warum? Einer unserer früheren Informanten hat öffentlich bekannt gemacht, dass der PND legale politische Parteien überwacht hat. Wir möchten unseren hohen politischen Tieren gern zeigen, dass es Gründe dafür gab. Aber das geht die Öffentlichkeit nichts an, wir stehen nicht zur Wahl. Also gut. Jemand hat gepetzt. Sie lächelte bis zu den Ohrläppchen. Und nun soll ich euch Rede und Antwort stehen, damit ihr euren politischen Wachhunden berichten könnt, dass es zwar sein kann, dass ihr ungesetzlich überwacht habt, dass es dafür aber einen Grund gab. Denn dieser Leim hier, der kann praktisch mit einem Foto beweisen, dass ein Mitglied des Volketings in seinen jungen revolutionären Jahren mit deutschen Terroristen Kaffee getrunken hat. Also war es doch ganz gut, dass ihr die Augen offen gehalten habt. Auch wenn beim Kaffee trinken nichts Großartiges herausgekommen ist, keine Bomben jedenfalls. Hängt es so zusammen? Wir stellen die Fragen, Lime. Ich kann auch gehen. Hängt es so zusammen, Clara? Mehr oder weniger. Okay. Letzte Frage. Stehe ich in den Akten? Wieder schaute Clara zu Jakobsen hinüber, ehe sie antwortete. Nein. Es gab nichts über dich. Mach dein Tonband an. Danke, Peter. Es dauerte nicht lange. Sie fragte, wer ich sei, wie ich hieße, wann ich die beiden Fotos aufgenommen hätte und wer die Menschen auf den Fotos seien. Besonders an dem späteren Volketingsmitglied einer linkssozialistischen Partei war sie interessiert. Jakobsen machte sich Notizen und starrte mich an. Als wir fertig waren, stand er auf und verließ uns mit einem kurzen Nicken. Das Tonbandgerät nahm er mit. Netter Junge. Clara zuckte hilflos die Schultern. Kannst du morgen vorbeikommen und eine Abschrift unterschreiben? Vielleicht. Was soll das heißen? Wir stehen ziemlich unter Druck. Du sollst etwas für mich tun. Ich will gerne mit dir essen gehen. Das hat mit dieser Sache nichts zu tun. Sie legte ihre Hand auf meine und sah mir in die Augen. Und ich wurde verwirrt und ein wenig nervös, als wäre ich wieder 17. Darum geht es nicht. Ich erzählte ihr von meinem Wunsch, meine Akten in Berlin einzusehen. Kannst du nicht die Kollegen in Deutschland anrufen und mir Zutritt verschaffen? Nein. Ich würde zwar gerne, aber ich kann das nicht einfach so tun. Die alten Stasi-Archive sind öffentlich. Doch der Andrang ist wahnsinnig groß. Es gibt ellenlange Wartelisten. Das ist nicht so, dass ich zuerst drankomme, nur weil ich im Nachrichtendienst eines befreundeten Landes bin. Das ist das Demokratische. Und das Hoffnungslose daran. Sie machte eine Pause und nahm ihre Hand von meiner. Ich kann's versuchen. Ich kann ein paar Leute anrufen und sie bitten, deinen Antrag auf Akteneinsicht zu beschleunigen. Warum willst du deine Akte sehen? Vielleicht liegt darin eine Antwort. Vielleicht auch nicht. Aber ehe ich es nicht versucht habe, wird es mich nicht loslassen. Na schön. Die Stelle heißt Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Im täglichen Gebrauch sagt man einfach Gaukbehörde. Der musst du schreiben. Wenn du willst, kann ich das für dich übernehmen. Dann brauchst du nur zu unterschreiben. Wenn du wirklich willst. Warum sollte ich nicht wollen? Viele Leute verlassen das alte Stasi-Archiv nicht gerade glücklich. Warum? Weil die Wahrheit nicht immer nötig ist. Man braucht nicht zu lügen. Aber manchmal sollte man mit der Wahrheit nicht so verschwenderisch umgehen. Manche Dinge bleiben besser ungesagt. Aber du möchtest auch gern, dass ich nachsehe, oder? Es ist deine Entscheidung. Möchtest du es? Es könnte interessant sein. Okay, you've got a deal. Schreib und dann unterschreibe ich beides, aber unter einer Bedingung. Wann und wo, Peter? Das gelang mir offenbar gut bei ihr, sie zum Lachen zu bringen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es für sie in diesem Leben sonst wenig zu lachen gab. Ich kannte in Kopenhagen keine besonderen Restaurants und hatte erst ans Tivoli gedacht, aber dann entschied ich mich auf den Rat des Empfangschefs im Hotel für den Regatta-Pavillon in Gläsaxe, der eine neue, sehr empfehlenswerte Küche habe. Es erwies sich als gute Wahl. Das Hotel hatte einen Tisch in der Ecke des Restaurants reserviert, von dem man eine Aussicht über den See hatte, der sich mit dem anbrechenden Abend langsam rot färbte. Es war ein Abend, den das dänische Fremdenverkehrsamt überall auf der Welt für die Werbung hätte einsetzen können. Ein schöner, selten warmer Abend. Unser Gespräch hatte etwas unbeholfen angefangen, als hätten wir uns plötzlich nichts mehr zu sagen und wären junge Leute bei ihrem ersten Date. Aber es gab zwischen uns auch eine Empfindung, die das Schweigen nicht notwendigerweise peinlich wirken ließ. Dass es so ein schöner Sommerabend war, machte es natürlich einfacher. Und dass wir trotz allem in einem Alter waren, in dem wir unsere Unsicherheit nicht durch unüberlegtes Losplappern kaschieren mussten. Während des Essens sprachen wir von fremden Ländern und Reisen. Durch ihren Job hatte sie nicht in den Osten reisen können, aber sie war viel in den USA und in Neuseeland gewesen, das sie sehr liebte. Dann wechselte sie das Thema und fragte mich über meinen Job aus. Sie sagte es nicht direkt, aber sie fand es ein wenig abgeschmackt, nach Prominenten auf der Lauer zu liegen. Ich erfülle ein Bedürfnis. Das tun Prostituierte auch. Naja, dann ist die Presse der Lude, denn ohne die und die Leute, die die Zeitungen kaufen, wäre ich arbeitslos. Du hast das Gefühl, einfach einen Job zu machen? Weiß ich nicht. Aber die Jagd habe ich immer genossen. Die Vorbereitung, die Erkundung, die Planung. Das war eigentlich wichtiger als das Bild selbst. Außerdem haben wir eine Art unausgesprochenen Pakt mit den Menschen, die wir jagen. Es gibt Momente, in denen sie uns brauchen. Bei einer Scheidung, bei dem Streit um Geld, um Aufmerksamkeit zu bekommen, besonders wenn sie fürchten, vergessen zu werden. Und dann gibt es Momente, in denen sie am liebsten ihren Frieden hätten, aber sie wollen gern selber entscheiden, welche das sind. Nur wird ihnen das nicht gestattet. Nein. Tja, das ist dann der Preis. Ich will dich nicht verurteilen. Das macht nichts. Ich habe selbst oft darüber nachgedacht. Wir sind ein Teil des globalen Dorfes. Wir liefern den Klatsch für den Dorfbrunnen. Millionen kaufen unsere Bilder und bezahlen uns fürstlich dafür. Es ist die Heuchelei, die mich ärgert. Ich lese solche Blätter nur beim Friseur. Ja, ja. Tun wir das nicht alle? Ich hob mein Glas und wir stießen an. Ich fragte sie noch einmal nach Neuseeland. Und als sie von dem kleinen Haus an der Küste erzählte, das sie gemietet hatte, sagte sie plötzlich »wir« und »unser« und wurde sich dessen bewusst, als sie meinen Gesichtsausdruck sah. »Es gibt kein Wir mehr.« Sie nahm einen neuen Schluck. »Jedenfalls gibt es keinen Ring.« »Nein. Aber du trägst ja deinen immer noch.« Einen Augenblick lang wurde alles dunkel und die Luft schien kühl zu werden, aber sie merkte ihren Fauxpas und legte ihre Hand auf meine. Das war dumm von mir, Peter. Entschuldige bitte. Schon gut. Ich habe meinen an dem Abend ins Klo geschmissen, als Nils mit der Nachricht nach Hause kam, er würde ausziehen. Aber damit muss ich dich nicht quälen. Ich will gern gequält werden, wenn du Lust hast, davon zu erzählen. Wohlerzogen legte sie Messer und Gabel nebeneinander auf den leeren Teller und als auch ich fertig war, zündeten wir uns eine Zigarette an und sie erzählte gedämpft und beinahe sachlich. Sie hatte Nils schon in der Studienzeit kennengelernt. Als sie 21 war und mit der Polizeischule beginnen sollte, heirateten sie. Nils war damals 25 und studierte nach ein paar verunglückten Jurasemestern Politologie. Da war es natürlich gut, dass sie als Polizeischülerin Lohn erhielt. Sie waren glücklich gewesen, sehr sogar. Nils erhielt nach seinem Studium eine Anstellung im Finanzministerium. Aus einer kleinen Wohnung waren sie in eine größere gezogen und schließlich hatte er ihnen durch seine politischen Beziehungen zu den Sozialdemokraten eine billige, herrschaftliche Wohnung in Österbro in Kopenhagen verschafft. Anfangs hatten sie ein paar gemeinsame Freunde gehabt, aber mit der Zeit sahen sie nur noch seine Freunde aus den Ministerien. Sie durfte nicht von ihrer Arbeit erzählen und hatte auch den Eindruck, dass er die meisten Polizisten für beschränkt hielt. Er liebte es, Fach zu simpeln, aber wenn sie selbst von ihrem Beruf sprach, verlor er rasch das Interesse. Aber sie hielt sich für glücklich. Sie liebte ihren Mann und sie fühlte sich von ihm geliebt. Er reiste viel, vor allem als er Verantwortlicher für EU-bezogene Gesetzgebung geworden war und häufig in Brüssel übernachten musste. Aber sie hatte Vertrauen zu ihm und es fiel ihr nicht im Traum ein, ihn auszufragen. Schon früh in ihrer Ehe waren sie sich einig gewesen, keine Kinder zu haben. Als sie jung waren, hatten sie weder die Mittel noch die Zeit. Als sie älter wurden, gab es dafür keinen Platz mehr. Sie wohnten komfortabel, konnten es sich leisten, exotische Urlaubsreisen zu machen, umgaben sich mit schönen Dingen. Ihre Freunde betrachteten sie als ideales Paar. Sie leerte ihr Glas und ich schenkte uns beiden nach. Sie hatte lange erzählt und draußen wurde es allmählich richtig dunkel. Aber Nils und Clara lebten nicht glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wie scharfsinnig du doch bist. Es war nicht so gemeint. Wie ist es passiert? Das ist nicht einmal spannend. Eines Tages kam er nach Hause und war furchtbar nervös und abwehrend und sagte, er würde sich gerne scheiden lassen. Genauso hatte er es gesagt. Ich möchte mich gerne scheiden lassen. Als würde er mich um einen Gefallen bitten. Er hatte gefunden, was die Männer eine jüngere Ausführung nennen. Es ist so verdammt banal. Als würde der Mann einfach sein altes Auto gegen ein neues eintauschen. Sie war Dezernentin bei der EU in Brüssel. Sie hatten seit einem Jahr eine Beziehung. Wenigstens war sie nicht seine Sekretärin. Was redest du denn da? Wäre das ein Unterschied gewesen? Du sagtest Referentin. Wahrscheinlich ist sie Juristin oder Politologin oder... Juristin, Französin, 32, schön, charmant, sehr weiblich. Also, es brauchte viel, ihn zu erobern. Wäre es nicht schlimmer gewesen, wenn sie 25 gewesen wäre und seine Sekretärin? Sie schaute mich an. Manchmal überraschst du einen, Peter. Doch, es wäre ein Unterschied gewesen, glaube ich. Aber bis jetzt hatte ich nicht daran gedacht. Denn für so blöd hielt ich Nils nun auch wieder nicht. Auch wenn manche Männer, wenn sie ein gewisses Alter erreichen, unberechenbar werden. Aber du hast doch jetzt wahrscheinlich jemanden. Sie sah mich an, als hätte sie die Frage erwartet, aber nicht so rasch. Ich bin mit niemandem zusammen, Peter, wenn du das mit deiner Frage meinst. Nach Nils hatte ich Freunde, als wäre ich eine 16-Jährige, aber keinen festen Freund, wie sogar Frauen meines Alters das in diversen Illustrierten zu nennen belieben, wenn sie sich verlieben. Und dann? Ich habe ihn rausgeschmissen, habe beim Scheidungsgericht abgesahnt, war kalt wie ein Fisch, als er nach einem Jahr von einem Irrtum redete. Da hatte er schon geheiratet. Es konnte ja nicht schnell genug gehen. Am liebsten auch ganz schnell sich wieder scheiden lassen und zu mir zurückkehren. Wenn ich ihn nicht für einen Dreckskerl gehalten hätte, hätte er mir um ein Haar leid getan. Er sei so verliebt gewesen, sagte er. Sie habe in ihm eine neue Männlichkeit hervorgerufen. Aber als die erste Flamme erloschen war, lief es wohl nicht mehr so richtig. Hat er sich wieder scheiden lassen? Nein, nein. Er ist mit dieser Französin immer noch verheiratet. Und sie ist ihm immer noch untreu. Soweit ich weiß. Er schluckt seine eigene Arznei. Und es freut dich. Nicht unbedingt. Aber es befriedigt mich. Sie lächelte. Aber ihren inneren Schmerz konnte sie nicht ganz verbergen. Sie war über die Geschichte nicht so gut hinweggekommen, wie ihr Bericht vorgab. Ich zahlte und ein Taxi fuhr uns zu ihrer Wohnung. Ich bezahlte den Fahrer und begleitete sie zur Tür. Sie schien einen kurzen Moment zu überlegen, ob sie mich hinaufbitten sollte, aber vielleicht fühlte sie, dass ich das im Grunde nicht wollte oder nicht wagte. Stattdessen sagte Clara in geschäftsmäßigem Ton: Unterschreibst du übermorgen? Dann bekommst du auch deine Bilder zurück. Und deinen Brief. Wenn du mittags mit mir essen gehst? Ich gehöre zur arbeitenden Bevölkerung. Wir schwiegen verlegen. Plötzlich ergriff ich ihre Hand und sagte, ohne mir darüber klar zu sein, wo das hinführen sollte, kannst du dir nicht freinehmen? Wir könnten Tourist spielen. Ich würde dich gern ins Tivoli einladen. Oder in den Tiergarten oder auf einen Spaziergang über den Strøget. Oder was Touristen in Kopenhagen sonst zu unternehmen. Das wäre vielleicht möglich, Peter. Ich habe einen Überstundenbuckel so groß wie ein Kamelhöcker. Wenn wir unseren Bericht abgegeben haben, ich bin dann fertig, dank deiner Hilfe. Also, was wollen wir machen? Sie antwortete zögernd, aber doch so, als wäre sie auf meine Frage vorbereitet gewesen. Ich würde gerne eine Tour an den Strand machen. Es sind ja jetzt die letzten richtigen Sommertage. Wir sollten sie nutzen. Ich habe keine Badesachen. Sie sah mich an. Wo wir hinwollen, da gibt es keine neugierigen Blicke. Zumindest nicht an einem Werktag. Einverstanden? Wann? Das besprechen wir übermorgen, wenn du unterschrieben hast. Also abgemacht? Abgemacht. Sie lachte und küsste mich auf den Mund. Flüchtig und doch erotisch mit ihrer Zungenspitze. Und als ich die wenigen Straßenzüge zu meinem Hotel zurückging, war mir so leicht zumute wie lange nicht mehr. Sie fuhr sicher und schnell, aber nicht nordwärts, wie ich erwartet hatte, sondern zu meinem Erstaunen nahm sie die Holbeck-Autobahn nach Westen und weiter Richtung Odsherred und nach Sjællandsodde hoch. Sie hatte dort als Kind ihre Ferien verbracht und eine innere Beziehung zu diesem Teil Seelands und eben nicht zu den Orten im nördlichen Seeland, wo die Kopenhagener sonst hinfahren. Ihre Eltern hatten ein kleines Sommerhaus auf Sjællandsodde gehabt, aber Nils hatte sie überredet, es zu verkaufen. Sie sagte es nicht direkt, aber es lag in der Luft, dass er den Ort nicht mondän genug gefunden hatte. Es war schon seltsam mit meinem alten Vaterland. Von außen gesehen war Dänemark ein sozial homogenes und wohlhabendes kleines Land. Alle wohnten in den gleichen Häusern, fuhren die gleichen Mittelklasse-Autos und liefen in den gleichen legeren Sachen herum. Schaute man aber ein wenig unter die Oberfläche, war der dänische Stamm in Gruppen und Untergruppen aufgeteilt und die verschiedenen Gruppen hatten außerhalb des Arbeitslebens fast nichts miteinander zu tun. Man hielt sich an Gleichgesinnte, zog dorthin, wo sie wohnten, verkehrte mit ihnen privat. Ich erzählte Clara von meinen Gedanken. Laut, um den lärmenden Fahrtwind zu übertönen, der ihr Haar zerzauste, sagte sie: Ich bin bei der Polizei angestellt. Du brauchst mir über Gegensätze in dieser Gesellschaft nichts zu sagen. Ich sehe die Zweidrittelgesellschaft jeden Tag. Aber wir sind clever. Wir bezahlen für unsere soziale Ruhe. Wir befrieden die Ausgestoßenen mit Sozialhilfe. Deshalb akzeptiert die Mittelklasse, so jemand wie ich, die hohen Steuern. So können wir unser Leben in Frieden leben. Das klingt ja, als sei die Ordnungsmacht ganz revolutionär. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Das System ist wunderbar für so eine wie mich. Deshalb sind ja auch alle Mittelklasse-Dänen irgendwo Sozialdemokraten. Sie überholte schnell, aber knapp ein langsames Auto und grüßte ironisch mit der Hand, als uns der entgegenkommende Wagen anblickte. Plötzlich tauchte links wie durch einen Taschenspielertrick die blau schimmernde Seierhöhe-Bucht auf und kurz darauf hatten wir das Kattegat zur Rechten und die Ferienhäuser zur Linken. Sie fuhr an einem Laden vorbei, bog nach links ab und fuhr einen Kiesweg hinunter auf ein mit Erika bewachsenes Gelände, wo sie parkte. Nicht weit von hier hatten meine Eltern ihr Häuschen. Clara holte eine Basttasche aus dem Kofferraum. Ich konnte zwei Handtücher, eine Decke, eine Thermoskanne und zwei Plastikbecher sehen. Ich habe auch eine Badehose für dich. Das war alles geplant hier? Nein, nein, kein Plan. Aber eine Hoffnung. Sie ging voran. Gehorsam folgte ich ihr durch das Heidekraut. Am Strand war keine Menschenseele zu sehen. In einer Sandmulde im Gras breitete sie hinter einem großen Hagebuttenstrauch die Decke aus. Vor uns lag still und blau die Bucht. Sie drehte mir den Rücken zu, legte die Bluse ab, löste ihren BH und zog ein Bikini-Oberteil an, bevor sie Jeans und Slip auszog und in ihr Bikini-Höschen schlüpfte. Sie war am ganzen Körper braun, soviel ich sah, und ihr Körper war zwar schlank, aber mit den weichen Kurven der erwachsenen Frau. Wir gehörten einer Generation an, die Nacktheit natürlich fand, und doch schaute ich weg. Sie drehte sich um, lächelte mich ironisch an und wies auf die Badeshorts. Nun komm schon. Ja, Fräulein. Sie ging zum Ufer und balancierte auf den ersten paar Metern vorsichtig über die Steine, bis ihr das Wasser zu den Schenkeln reichte. Dann warf sie sich vornüber und schwamm mit langen, ausdauernden Zügen hinaus. Es war ein schöner Anblick. Der hellbraune Körper, der den Wasserspiegel durchbrach, so dass die Tropfen von ihr abperlten. Ich drehte dem Wasser den Rücken zu, zog mir die Shorts an und ging zum Ufer. Es roch angenehm nach Tang und Salz. Das Wasser glitzerte in der Sonne, als wäre die Oberfläche von zarten Sternchen übersät, und es prickelte wunderbar am ganzen Körper, als ich mich nach vorn warf und zu Clara hinauskraulte. »Es gibt nichts Besseres, als blau zu machen, wenn alle anderen arbeiten.« Clara zwinkerte mir zu, als ich sie erreicht hatte. Ich strampelte mit den Beinen, und sie richtete sich auf einer Sandbank auf, wo ihr das Wasser gerade über den Nabel reichte. Ihre Brustwarzen zeichneten sich unter dem dünnen Stoff des Bikinis ab, und ihr Körper glänzte trotz der Gänsehaut. Ich schwamm zu ihr und richtete mich ebenfalls auf. Wie ein albernes Mädchen fing sie an, mich mit Wasser zu bespritzen, und ich spritzte zurück. Wir blieben 20 Minuten im Wasser und machten alles, worüber Erwachsene normalerweise längst hinaus sind. Wir tauchten, einer zwischen den gespreizten Beinen des anderen hindurch. Ich nahm ihre Füße in meine Hände und schleuderte sie rücklings ins Wasser. Wir tauchten nach Muscheln und schwammen träge nebeneinander am Strand entlang. Die Sonne spielte auf ihrer braunen Haut und ließ Millionen kleiner, regenbogenfarbener Tröpfchen entstehen. Ich berührte ihre Haut. Sie war glatt und zart. Schließlich wurde es zu kalt, und wir schwammen an die menschenleere Küste zurück. Sie wandte mir den Rücken zu und trocknete sich ab. Ich betrachtete ihre glänzende Haut. Sie hatte sich gut gehalten. Ich ging zu ihr und trocknete sie behutsam ab, erst den Rücken, dann die Rückseite ihrer Schenkel. Sie bewegte sich nicht, aber als ich mich aufrichtete, um ihr mit dem Handtuch erneut den Rücken zu massieren, drehte sie sich um und sah mir in die Augen. Ich küsste sie. Erst zärtlich, dann fester. Ich zog ihr das Oberteil aus und fühlte, wie ihre Hände meinen Rücken hinunter und in meine Badehose glitten, sich über meine Pobacken und über mein steifes Glied schoben. Ich liebkoste sie, behutsam, aber mein Begehren nahm zu. Ich glitt in sie hinein. Doch dann jagte mir eine Finsternis durchs Hirn, meine Erektion verging. Ich zog mich aus ihr zurück. Mit einem Mal war es kalt. Ich rollte von ihr weg. Mein Herz hämmerte, als hätte ich den erregendsten Orgasmus aller Zeiten erlebt, aber ich fühlte mich leer, wütend und verzweifelt geplagt von einem irrationalen Schuldgefühl. Halb mit dem Rücken zu ihr setzte ich mich auf. Ich spürte, wie ihre Hand mein Rückgrat hinunter bis über meine Oberschenkel strich. Das tat nicht gut. Ich stieß ihre Hand weg. Das macht doch nichts. Peter, wir haben doch Zeit. Ich stand auf und zog mich hastig an. Mein Herz hämmerte noch immer. Ich hatte einen bitteren Geschmack im Mund. Ich wollte sie nicht ansehen, aber das wäre zu feige gewesen. Ich drehte mich zu ihr um. Ohne Verlegenheit saß sie da, stützte sich mit den Händen leicht nach hinten ab. Ihre Brüste wölbten sich und ihr Schoß mit dem dunklen Haar erschien mir in der Nachmittagssonne beinahe obszön. Ich drehte mich weg und ging auf die Ferienhäuser zu. »Peter! Bleib doch hier! Peter!« Ich ging schneller, fing an zu laufen und hörte nicht mehr, was sie sagte, weil mir das Blut in den Ohren rauschte. An der Stelle, wo der Pfad eine Biegung machte zu den ersten Ferienhäusern hin, blickte ich zurück. Sie stand aufrecht, das Handtuch locker um den Unterkörper geschlungen, und sah mir nach. So blieb sie mir im Kopf, eine schöne, nackte Frau mit einem blauen Handtuch im gelben Licht vor einem Hagebuttenstrauch. Dahinter ein blaues, stilles Meer, das so blank wie eine Eisscholle war. Ich rannte, bis ich einen blutigen Geschmack im Mund und einen Brechreiz spürte. Ich setzte mich auf einen Baumstamm und japste. Ich hatte keine Erinnerung, welchen Weg ich gelaufen war. Auf dem Hinweg zum Strand waren wir an einem Laden vorbeigefahren. Dort musste man ein Taxi rufen und was zu trinken kaufen können. Ich kaufte eine Flasche Wodka und einen halben Liter Cola, und während ich auf das Taxi wartete, trank ich am Strand den puren Wodka und spülte mit Cola nach, bis die Cola-Flasche zur Hälfte geleert war. Ich füllte sie mit Wodka auf. Das Taxi kam. Ich riss die Tür auf und setzte mich in den Fond. »Guten Morgen, Hotel Royal.« Der Taxifahrer schien verdutzt. Es würde eine lange Fahrt werden, und er wollte wahrscheinlich wissen, ob ich auch bezahlen konnte. Noch bevor er etwas sagen konnte, hielt ich meine Kreditkarte hoch. »Und es gibt 100 Kronen Trinkgeld. Unter einer Bedingung.« Er drehte sich um und sah mich mit seinen blassen Augen an. »Du sagst kein Wort, bis wir am Royal sind. Nicht eins.« Er zuckte die Schultern. »Also, fahr los. Und kein Wort.« In diesem Jahr kam der Herbst früh in Madrid. Ein eisiger Wind aus den Bergen fegte über die kastilische Ebene und jagte die Menschen um die Straßenecken. Keine Stadt kann so kalt sein wie eine Stadt im Süden. Der Wind fand alle vorhandenen Löcher und Ritzen, und die wirkungslosen Heizkörper und glimmenden Elektroheizungen fochten einen vergeblichen Kampf gegen die Kälte. Anfang November hatten wir Schnee, und der Verkehr brach zusammen. Dann wurde das Wetter wieder mild und schön, bis die sonst stets wache Stadt von einer neuen Kältewelle mit wolkenbruchartigen Regenfällen ins Koma versetzt wurde. Der Regen strömte über die leeren Kaffeetische, und die Madrider blieben zu Hause, hockten vorm Fernseher und weigerten sich auszugehen. An einem Schneetag im November starb Don Alfonso. Ich begrub ihn neben Amelia und Maria Luisa. Ich besuchte den Friedhof jetzt öfter. Manchmal nur, um in einem Buch zu lesen, manchmal auch mit einer Flasche. Ich führte lange Gespräche mit Amelia, und sie sagte, ich solle mein Leben in die Hand nehmen und wieder zu leben beginnen. Ich solle sie nicht vergessen, aber sie wolle ein Teil meines Hab und Gut sein, das ich auf meinem weiteren Weg mit mir nehme und nicht ein Klotz am Bein. Auch Oskar und Gloria, meine engsten Freunde seit der Transition, der Zeit des Übergangs Spaniens zur Demokratie, redeten auf mich ein. Sie meinten, ich solle meine alte Arbeit wieder aufnehmen, doch ich hatte die Lust verloren. Schließlich beugten sie sich und zahlten mir meinen Anteil an der gemeinsamen Firma aus. Don Alfonso hatte alles, was er besaß, mir vermacht. Er hatte ein kleineres Vermögen an Wertpapieren, aber sein bestes Geschenk war das Haus. Ich gab mein Hotelprovisorium auf und zog in Don Alfonsos Haus, umgeben von seinen klassischen Möbeln und der großen Büchersammlung. Im kommenden Frühjahr, so viel konnte ich mir immerhin vorstellen, würde ich sein Treibhaus abreißen und ein kleines Atelier mit Dunkelkammer bauen. Vielleicht würde ich mich der Porträtfotografie zuwenden oder meinen alten Traum von der Landschaftsfotografie umsetzen. Aber Mitte November rief Clara Hoffmann an. Es war Abend, der Himmel war schwarz und der Regen trommelte auf das Dach und an die Fenster. Ich hatte oft an Clara gedacht und an meine überstürzte Abreise aus Kopenhagen. Aber immer wenn ich den Hörer in der Hand hielt, um ihre Nummer zu wählen, fehlte mir der Mut oder ich war schlicht zu betrunken. Ihre melodische Stimme jetzt zu hören, verwirrte mich. Hier ist Clara. Clara Hoffmann aus Kopenhagen. Sie? Bist du es, Peter? Ja. Entschuldige, ich war gerade in ein Buch vertieft. Entschuldige, dass ich dich störe. Ich habe deine Nummer von deinem Büro bekommen, eigentlich schon vor ein paar Tagen. Ich hoffe, das macht nichts. Nein, nein. Wie geht es dir? Danke, gut. Und dir? Es geht. Danke. Ich habe oft daran gedacht, dich anzurufen. Das habe ich auch. Warum hast du es nicht getan? Ich weiß es nicht. Ich hatte wahrscheinlich Angst, zurückgewiesen zu werden. Und warum hast du es nicht getan? Wahrscheinlich war ich auch ängstlich. Und dann bin ich beschämt. Such a tough guy. Ich bin gar nicht so tough, wie ich aussehe. Nein. Jedenfalls nicht nur. Das mag ich ja gerade an dir. Immer noch? Ich meine, trotz allem? Ich hab dich wirklich vermisst. Und ich dich? Ich sah sie vor mir. Ihr Lächeln, ihren nackten Körper im Sand an der Sayahö-Bucht. Und ich erinnerte mich an die widerstreitenden Gefühle, die mich von ihr fortgetrieben hatten. Peter, ich habe einen Anlass. Ich habe ein Schreiben der deutschen Behörden erhalten. Wenn du willst, kannst du deine alte Stasi-Akte in der Normannenstraße einsehen. Im Grunde hatte ich die Sache abgehakt und kaum mehr darüber nachgedacht. Mein Zorn gegen die Täter war einer tiefen Trauer über meinen Verlust gewichen. Das sagte ich Clara. Ich merkte, dass sie über meine zurückhaltende Reaktion enttäuscht war. Deshalb entschied ich, ohne zu wissen warum, ich komme nach Berlin, aber dann musst du auch kommen. Sonst fahre ich nicht. Wann? Wie wär's mit morgen? Wie wäre es mit übermorgen? Einverstanden. Übermorgen ist völlig in Ordnung. Abgemacht. Ruf mich an, wenn du deinen Flug weißt. Ich komme. Mach ich. Und Clara? Ja, Peter? Ich freue mich, dich zu sehen. Gleichfalls. Peter Lime. Ganz meinerseits. Der Regen in Berlin war kälter als in Madrid und ging manchmal in Schneeregen über. Aber die Stadt im Norden war an die Kälte gewöhnt und dafür gebaut. Und die Berliner scherten sich wenig darum. Seit dem Fall der Mauer war ich nur ein paar Mal in Berlin gewesen. Aber jedes Mal konnte ich beobachten, wie die stürmische Entwicklung sich fortsetzte. In der Zeitung las ich von Deutschlands wirtschaftlicher Krise und der Mauer im Kopf, die Ost und West nach wie vor trennte. Aber man hatte nicht den Eindruck, als hätte die Stadt die düsteren Worte ihrer eigenen Zeitungen gelesen. Über dem Zentrum erhoben sich große Kräne. Glas und Beton wuchsen empor als Kennzeichen der vereinten Hauptstadt, in die bald die deutsche Regierung ziehen würde. Mein Reisebüro hatte mich in ein kleineres, aber luxuriöses Familienhotel am Kurfürstendamm einquartiert und das Zimmer neben meinem für Clara reserviert. Ich hatte ein elegantes, großes Doppelzimmer mit breitem Bett unter einem goldgerahmten Spiegel. Zwischen meinem und Claras Zimmer war eine Tür. Sie war verschlossen. Ich erwartete Clara erst spät, da sie gesagt hatte, dass sie mit dem Auto kommen wolle. Am Empfang bekam ich die Herald Tribune. Oben in meinem Zimmer fing ich auf Seite 1 an, und als ich die Peanuts ganz hinten erreicht hatte, hörte ich Geräusche im Nachbarzimmer. Ich stand auf, um auf den Gang zu gehen und an ihre Tür zu klopfen. Doch dann setzte ich mich doch wieder hin mit meiner Zeitung. Aber weder die Peanuts noch Garfield konnten mich ablenken, Buchstaben und Zeichnungen verschwammen. Ich wusste, auch wenn ich anlässlich meiner Stasi-Akten hier war, Berlin war zugleich ein Test, ob ich wieder einen anderen Menschen lieben konnte. Er brauchte nicht wie Amelia zu sein, aber es war ein Test, ob ich es wagte, mich der Hingabe hinzugeben, mich der Gefahr einer Verletzung auszusetzen. Dann hörte ich nebenan die Dusche. Gut, dass ich nicht geklopft hatte. Natürlich wollte sie sich den Reisestaub abwaschen. Das schob unsere Begegnung eine kleine Weile hinaus. Wenn sie fertig war, konnten wir einen Drink auf dem Zimmer nehmen und dann irgendwo essen gehen. Ich atmete tief ein und aus und wandte mich wieder der Zeitung zu. Plötzlich hörte ich einen Schlüssel an der Tür, die beide Zimmer verband, und als sie aufging, stand Clara im Rahmen. Sie sagte nichts, sah mich nur mit einem kleinen Lächeln an. Dann betrat sie das Zimmer. Clara löste den Gürtel des Bademantels, während sie mir in die Augen schaute, und streifte ihn mit einer Handbewegung und einer kleinen Körperdrehung ab, so dass sich ihre Brüste leicht bewegten. Ihre Haut hatte noch immer etwas vom goldenen Schimmer des Sommers bewahrt. Sie stand still und ließ sich betrachten. Ich stand auf, und die Zeitung segelte auf den Booten. Clara? Rasch machte sie 3 Schritte, legte ihren Finger auf meine Lippen. Ich fühlte ihre Brüste an meinem T-Shirt und ihren Schoß an meinem aufgerichteten Glied. Ihre Augen waren weit offen und feucht. Clara. Nichts sagen, Peter Lime. Nichts sagen. Der Augenblick der Wahrheit. Kriminalroman in 5 Folgen von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Peter Urban Halle. 4. Teil: Zwischen Vergessen und Erinnern. Es sprachen Erzähler und Peter Leim, Dietmar Müß, Clara Hoffmann, Lena Stolze, Pedersen, Dieter Laser, Jakobsen, Christian Berkel, Sprecher Markus Hoffmann, Ton Iris König und Kaspar Wollheim, Regieassistenz Anuschka Trocker, Texteinrichtung und Regie Christoph Dietrich. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2003. Dramaturgie Lutz Volke.